dich aus dem Auto im engen Sommerkleid. Da hatte ich zum Bremsen auf einmal keine Zeit. Am Ende der Geschichte stand ein Laternenpfahl. Jedoch, das war mir alles sowas von egal. Du bist schöner als die Polizei erlaubt. Da gibt ein Mann ganz einfach Gas, damit kein anderer schneller ist und deine roten Lippen küsst. Du bist schöner als die Polizei erlaubt. Und jetzt gehörst du mir allein. Und ich werd mit dir glücklich sein, auch ohne Führerschein. Das Geld, da bring ich und feinsten Shampoos mit. Und wenn ich dir gestehe, wie gerne ich dich hab, weißt du, auch ohne Auto fahr ich auf dich ab.